don't want it. Die junge Nacht der ARD. Die Infos. Um 4 Uhr mit Ronald Lessig. Vor dem Flüchtlingsgipfel in der kommenden Woche fordert Bayern, dass die Hilfen des Bundes für die Länder auf 8 Milliarden Euro verdreifacht werden. Landesinnenminister Herrmann begründete das im Redaktionsnetzwerk Deutschland mit den steigenden Flüchtlingszahlen. Lisa Kupper berichtet. Die Kosten allein in Bayern beliefen sich inzwischen auf Milliardenhöhe, sagte der CSU-Politiker. Zusatzkosten, etwa für Schule, Kinderbetreuung und Pflegebedürftige, seien noch gar nicht eingerechnet. Der Bund habe aber für alle Länder zusammen im laufenden Jahr rund 2,7 Milliarden Euro zugesagt. Für Bayern betrage der Anteil nur knapp ein Drittel der tatsächlichen Kosten. Zahlreiche Kommunen hatten sich in einem Brandbrief an Kanzler Scholz gewandt, weil sie immer mehr Probleme bei der Versorgung von Flüchtlingen und Migranten haben. Daraufhin berief Bundesinnenministerin Faeser für nächsten Donnerstag einen Gipfel ein. Das US-Militär hat wieder ein Flugobjekt abgeschossen. Nach offiziellen Angaben befand es sich über dem Bundesstaat Alaska. Es habe den zivilen Flugverkehr gefährdet, hieß es. Zur Herkunft könne noch nichts gesagt werden. Es soll deutlich kleiner gewesen sein als der mutmaßliche Spionageballon Chinas, der am vergangenen Samstag abgeschossen worden war. In Frankreich wollen heute hunderttausende Menschen gegen die geplante Rentenreform von Präsident Macron auf die Straße gehen. Die Gewerkschaften haben zum Massenprotest gegen die Pläne der Mitte-Regierung aufgerufen. Diese will das Renteneintrittsalter von 62 auf 64 Jahre anheben. Das wird mit dem drohenden Defizit in der Rentenkasse aufgrund der demografischen Entwicklung begründet. In Syrien sind nach UN-Schätzungen durch das Erdbeben mehr als 5 Millionen Menschen obdachlos geworden. Inzwischen trafen auch dort erste Hilfslieferungen ein. Die türkischen Behörden ließen Zeltstädte errichten, um die Obdachlosen unterzubringen. Immer wieder werden Tote geborgen. Deren Zahl ist inzwischen auf fast 23.000 angestiegen. Bei der Bundeswehr kann jede sechste Stelle nicht mehr besetzt werden. Das berichtet die Neue Osnabrücker Zeitung und beruft sich auf eine Antwort des Verteidigungsministeriums auf eine Anfrage der AfD-Fraktion. Demnach waren im vergangenen Jahr rund 27.000 Stellen offen. Das sei der höchste Wert seit dem Aussetzen der Wehrpflicht 2011. Als Grund wird Bewerbermangel genannt. Im Freitagsspiel der Fußball-Bundesliga haben sich Schalke und Wolfsburg unentschieden getrennt. Die Partie endete 0:0. Das Wetter in Deutschland. Heute nach Nebelauflösung im Süden von Baden-Württemberg und Bayern sonnig. In den anderen Regionen ist es bedeckt oder neblig. Im Osten muss mit leichtem Schneefall gerechnet werden. Die Höchsttemperaturen liegen bei schwachem Wind aus Ost zwischen 1 und 10 Grad. Die Zeit, es ist 4:03 Uhr. Wir haben immer noch drei Sperrungen für euch. Einmal die A7 Würzburg Richtung Fulda zwischen Bad Brückenau-Wildflecken und Bad Brückenau-Volkers. Dann einmal A542 Langenfeld Richtung Monheim zwischen Reusrath und Kreuz Monheim Süd. Da ist auch bis Montag früh die Strecke gesperrt. Und auf der B50 Kreuz Wittlich Richtung Platten. Da ist zwischen Zeltingen, Rachtig und Longkamp nach einem Unfall die Strecke gesperrt. Es gibt aber Umleitungen für euch. Also da kommt ihr dann über die Schleichwege durch. Euch eine gute und sichere Fahrt. Die junge Nacht der ARD. Es ist ein bisschen viel an Serien gerade, habe ich so das Gefühl, oder? Sabine Lebeck hier, guten Morgen. Irgendwie steht so voll viel auf der Serien-Guck-To-Do-Liste und manchmal kommt man da gar nicht hinterher. Jetzt kommt zum Beispiel auch noch die neue Staffel der Stalker-Serie You raus. Ob wir die jetzt auch auf unserer Serienliste irgendwie drauflassen können oder ob wir die streichen sollten, das wisst ihr in 9 Minuten. It's Friday then, it's Saturday, Sunday. Weekend on a wave, yeah. It's Friday then, it's Saturday, Sunday. Friday, then this Saturday, Sunday, what? Die junge Nacht. Die junge Nacht der ARD. Quiero que me quieras y termina la condena. Me divierte, maybe tú eres el que me libera. Y es que hoy es carnaval, yo soy de aquí y tú eres de allá. Lo diré en inglés y me entenderás. Ay, dame esa pulsera de flores. Me la pondré en la muñeca. Cuando despierte, así yo lo sabré. Así yo lo sabré. Yo sabré que fue real. Será mi tótem. Lo sabes tú y nadie más. So the way I used to love you, oh, I don't wanna know. Wasted. And the more I drink, the more I think about you. Oh, no, no, I can't take it. Baby, every place I go reminds me of you. From this one, hear it from that one, that you got someone new. Yeah. I see, but don't believe it. Even in my head, you're still in my bed. Maybe I'm just a fool. Yeah. please stop. No more hashtag booed up screenshots. No more trying to make me jealous on your birthday. You know just how I make you better on your birthday. Oh, do you like this? Do you like this? Do you let down for you, touch you, put you like this? Matter of fact, never mind. We gon' let the past be. Maybe here's right now, but your body still I don't wanna know. Maroon 5, Kendrick Lamar. Zusammen haben sie den Song Don't Wanna Know aufgenommen. Hört ihr hier in der jungen Nacht. Er sieht gut aus mit seinen schwarzen Locken, seinem süßen Lächeln. Und er hat auch noch so einen richtig unscheinbar unschuldigen Namen, Joe Goldberg. Aber er ist ein ziemlicher Creep. Hallo, du. Ich bin nicht der liebenswerte Buchhändler in New York oder Verkäufer in L.A. oder fürsorgliche Ehemann in der Vorstadt. Nein, nicht mehr. Joe Goldberg ist nämlich der Typ aus You. Die Serie, in dem er so einen ziemlichen Hang zum Stalken hat, richtig besessen wird von einigen Frauen. Und jetzt gibt es den ersten Teil von Staffel 4 dieser Serie bei Netflix. Und Jule Blas aus dem Jungen Nachtteam, lasst mich raten, da geht's genauso weiter. Es gibt natürlich einen kleinen Twist, weil die müssen jetzt in Staffel 4 ja mal was Neues bieten, ist ja klar. Dieses Mal ist nicht Joe der eine Frau krankhaft stalkt, sondern Joe wird von jemand anderem gestalkt, der ihm Nachrichten schickt. Oh, irgendwie tut es gut. Dann bekommt er das auch mal so karmamäßig ein bisschen zurück. Lohnt es sich, die neue Staffel mit diesem neuen Plot zu gucken? Ich habe ja auch erst 5 Folgen gesehen. Es ist ja erst Teil 1 draußen, ne? Es ist aber trotzdem natürlich sehr ähnlich zu den ersten 3 Staffeln. So oder so. Also klar ist das cool. London gibt es als neuen Ort. Es gibt irgendwie nochmal einen neuen Look dadurch. Es gibt komplett neue Charaktere. Natürlich auch wieder eine fragwürdige Love Story auf jeden Fall. Aber ich habe das Gefühl, es ist so langsam auserzählt. Also es sind doch immer wieder die gleichen Muster, ähnliche Charaktere und Stories. Und wenn der Rest der Staffel dann eben in einem Monat kommt, werde ich mir das noch ansehen. Aber ob es dann für Staffel 5 noch reicht, weiß ich nicht. Die ist ja auch noch nicht bestätigt. Staffel 4, Teil 1 von der Netflix-Serie You ist jetzt online. Jule Blaser aus dem Junge Nacht-Team sagt, ist nur was für Fans und langsam auch mal jut. I know you're better with someone else who can hold you, loves you more than you love yourself. Someone's not gonna hurt you. We fell in love drunk as hell. From saying how have you been to getting stuck in your bed. Everything happened so fast. I wasn't ready for this. 0 to 100 and crashed. I never said I was the type to try to. Cause I know that you've been lied to. Now I just lie to myself. One night and I'll be right back. One night in a king size bed. Take back all the words I said. I shouldn't be here. I know you're better with someone else. Someone else who can hold you. Hold you. Loves you more than you love yourself. But someone's not gonna hurt you. Hurt you. I know you're hoping to find someone who can give you all the love that you need. Hard to swallow the truth. I think I'm holding you back. I just can't do that to you. Feels like we ran out of gas. Oh, what a ride it has been. You can't keep loving for two. I know it's not too late to turn around. Turn around. Let it go before the sun is down. Sun is down. Tell me, how do you feel? One night and I'll be right back. One night in a king size bed. Take back all the words I said. I shouldn't be here. I know you're better with someone else. Someone else who can hold you. Hold you. Loves you more than you love yourself. But someone's not gonna hurt you. Hurt you. I know you're hoping to find someone who can give you all the love that you need. I know you're better with someone else. Cause it's someone. Better with someone else. mit Sabine Liebeck. I can work you out. Are you thinking about something better? Holding on to you while you drag me through stormy weather. The only time you smile is in the photographs. And when I pull you close, it's like you're holding back. Before we turn to strangers. Ihr Haare schneiden oder ihr lernt Stepptanz. Das ist so gerade das Motto bei mir. Neuen Shit lernen, den man vorher irgendwie noch nie gemacht hat. Ich lerne jetzt Gitarre, Akustikgitarre seit kurzem. Einfach so, weil ich dachte, warum lernen wir eigentlich nicht mal irgendwann im Laufe des Lebens irgendwas, was wir noch nie gemacht haben, wo wir irgendwie nie drüber nachgedacht haben. Und jetzt lerne ich eben Akustikgitarre und wollte von euch wissen, habt ihr auch gerade ein neues Lernprojekt sozusagen? Lernt ihr gerade irgendwas total Abgespacedes oder Verrücktes? Oder es muss doch nicht mal vielleicht was Abgespacedes sein. Wenn ihr gerade lernt zu häkeln oder zu stricken, das ist auch ein gutes Ding für 2023. Auch richtig gut. Da tun euch wahrscheinlich die Finger genauso wie bei mir gerade die ganze Zeit. Wegen dieser Gitarrenstränge. Ich hoffe, die Hornhaut kommt bald. Erzählt doch einfach gerne mal 0221 567 89111. Die Black Eyed Peas für euch. We bout to spend a dinero. Oh, yeah. We party to the extremo, baby. This is the rhythm of the night. Toda la noche rompemos. Oh, al otro día volvemos. Oh, yeah. Tú sabes cómo lo hacemos, baby. This is the rhythm of the night. Baby, tonight's like fuego. Oh, we bout to spend a dinero. Oh, yeah. We party to the extremo, extremo, extremo, extremo, extremo. Ritmo. No son ni Reebok ni Sonai, nah. Sin estilista luzco fly. Yes. La Rosalía me dice que luzco guay. No te lo niego porque yo sé lo que hay. Lo que se ve no se pregunta. Yo te espero y tengo claro que es mi culpa. Mi culpa, culpa. Como Canelo en el ring nadie me asusta. Vivo en mi oasis y la paz no me la tumba. Hakuna Matata como Timón y Pumba. Voy pa' leyenda así que dale zumba. Los dejo ciego con la vibra que me alumbra. Haters pa' la tumba, nosotros pa' la rumba. Rompemos, al otro día volvemos. Tú sabes cómo lo hacemos, baby. This is the rhythm of the night. Baby, tonight's like fuego. We about to spend the dinero. We party to the extremo, baby. This is the rhythm of the night. Toda la noche rompemos, al otro día volvemos. Tú sabes cómo lo hacemos. Styles upon styles upon styles, I got several. Born to be wild cause I live like a dead devil. Live it up, hit him up, that's a scenario. Tupac, I get around like a merry-go. Rooftop, I am on top of the pedestal. Flu shot, I am so sick I need medical. Rooftop, I learned that shit down in Mexico. The rhythm, the rebel. New and improve, I be on a new level. That's how we do it, we build it like Lego. Feel on a fire, you're dealing with fuego. Can't stop, I am addicted, I never quit. Won't stop, don't need to speak to no therapist. Don't stop, keeping it moving's the narrative. Not stop, do it like whoop, there it is. This is the rhythm, rhythm, rhythm, rhythm, rhythm of the night. Toda la noche rompemos, al otro día volvemos. Tú sabes cómo lo hacemos. Die junge Nacht der ARD. into the streets. We're coming out, we never sleep, never get tired. Through urban fields and suburban life. Turn the crowd up now. Wir haben drei Sperrungen für euch. Einmal die A12 Berliner Ring Richtung Frankfurt oder zwischen Fürstenweide Ost und Briesen gesperrt, hat es einen Unfall gegeben. Dann die Sperrung auf der A542 Langenfeld Richtung Monheim, ist zwischen Reusrad und Kreuz Monheim Süd wegen Bauarbeiten gesperrt. Das ganze Wochenende über. Erst Montag früh kommt ihr da wieder durch. Und die B50 Kreuz Wittlich Richtung Platten ist zwischen Zelting, Rachtig und Longkamp nach einem Unfall ebenfalls gesperrt. Da gibt es aber Umleitungen für euch. Da findet ihr also dann den Umweg. Kommt gut und natürlich auch sicher an. Hier ist die junge Nacht der ARD. Mit 1 Live, Das Ding, Fritz, MDR Sputnik, Enjoy, Unser Ding und UFM aus dem 1 Live-Haus in Köln. Guten Morgen, Sabine Lebeck hier. Das sind Metro Boomin, The Weeknd und 21 Savage mit Creepin' für euch. Kommt gut durch den Morgen. Metro Boomin wants some more. Somebody said they saw you. The person you were kissing wasn't me. And I would never ask you. I just kept it to myself. I don't wanna know. If you're playing me, keep it on the low. Cause my heart can't take it anymore. And if you're creeping, please don't let it show. Oh, baby. nothing like the precinct. How you go from housewife to a sneaky link? Got you riding around in all type of Benzes and Rolls. Girl, you used to ride in the rinky dink. I'm the one put you in that Leontay. Fashion over model, I put you on the runway. You was rocking Coach bags, got you Sinead. Side to Frisco, I call her my baby. I got a girl, but I still feel alone. If you plan me, that mean my home ain't home. Having nightmares are going through your phone. Can't even record, you got me out my zone. I don't wanna know if you're playing me. Keep it on the low, 'cause my heart can't take it anymore. And if you're creeping, please don't let it show. Get a hotel, never bring them to the house. Oh, God. Die junge Nacht. Die junge Nacht. That's in my face. I'm losing track of every tongue that I taste. It's like the whole world is upside down. Can't even tell if this is real right now. In the sky, we're gonna fly around with flames in our eyes. Just gonna laugh about it all night long. Somebody's gonna have to carry me home. Bad ideas make the best memories. We never don't remember, don't remember, don't remember. Coming up, can't even think about it. Dreams in a cup, just wanna dance about it, lose our minds. Just wanna dance about it, lose our minds. Lights on my face, I'm losing track of every tongue that I taste. Just wanna laugh about it all night long. Somebody's gonna have to carry me home. Make the best memory. Seid um 4.37 Uhr, dann seid ihr auf jeden Fall gut geschult. Der Februar, der hat nämlich noch eine Nacht übrig, die ihr durchmachen könntet oder möchtet, wenn ihr wollt. Letzte Woche gab es die Grammys, da habt ihr die Woche die Nacht schon durchgemacht. Diese Woche gibt es den Super Bowl. Von Sonntag auf Montag, da könnt ihr dann auch nochmal eine Nacht durchmachen. Die Oscars, die stehen eigentlich auch noch für die Nacht an. Die sind auch regelmäßig so im Februar. Dieses Mal wurden die gnädigerweise in den März geschoben, damit jetzt auch nicht zu viele den Februar verfluchen, weil es einfach so viele Termine nachts gibt. Aber wie gesagt, ihr seid jetzt gut geschult. Kommt hier gut durch mit Nicky Yor. Das ist Eyes on You. She knew the California. She know that I adore her. She got me like, ooh, I don't know what to do. Sweet tea like Arizona. One look and I'm a goner. You're looking at me while they're looking at you. Okay, okay. I know she came in for me. I know she'll get in for free. She got them wrapped around her fingers. Got them down on their knees. She like a wave on. CD. Immer ganz was Neues, was Frisches sein. Wieso kann es nicht auch mal was aus den guten alten Zeiten sein? Zum Beispiel aus den Rayop-Zeiten. Das war ja 2012 das Album, mit dem er hier richtig durchgestartet ist. Bro, das Genie, denn er float wieder wie dieser Hover und außerdem baut er die Beats. Es ist Crow? Er hat ja vor kurzem erst sein neues Album 1111 veröffentlicht, hat aber jetzt zum Start ins neue Jahr direkt nochmal neue Songs rausgehauen, 2 Stück. Und die erinnern ja schon ziemlich an den alten Crow, an diese alten Crow-Zeiten mit entspannten Beats, mit chilling Vibes. Sie und Steht mir, so heißen die beiden Nummern, sind wie so eine Hommage an damals. Und wir spielen euch eine davon, und zwar Sie. Das ist hier Crow, ganz neu in der jungen Nacht um 4.47 Uhr. Ich hoffe, mit dem Track kommt ihr jetzt auch ganz entspannt und vibig durch die Nacht. Yeah. Du warst immer down, wenn man dich fragt. Ohne Make-up, A-plus, ready to ride. Auf einer Skala bis 10, 75. Nein, du magst kein Mouet, du hast Handy im Glas, yeah. Baby, du bist top on the list, bist lieber hier als irgendwo im Grab. Meine Checks, kein VIP, eh zu real von der Shit. Ein Blick reicht und jeder verliebt sich in dich. Du bist top nuts mit den Chucks im Bisch. White top, million dollar Gesicht. Gehst mir nicht auf den Kopf, denn es geht nicht sehen. 6 Jahre zu einem Topf, aber irgendwie sweet. Ich bin wieder mal alleine und schreibe bis in die Nacht und such die einfachsten Reime. Yeah. Verlier den einzigen Freund zwischen Stars und Babes. Seitdem du weg bist, fühle ich mich hier cast away. Auf du wartest, Babe. Ich will einander, aber du siehst. Yeah. Brauch kein Weg, ich bin immer noch hart. Yeah. Und wir fallen dann zusammen, so wie Bonnie und Clyde. Aber egal was kommt, ich lass dich nie mehr allein. Und wir waren ein Team. Wer braucht schon Gold und Platin? Das war nie geplant, nein, der Plan war Sinn. Und es war mehr als Love. Das Lächeln einer Lady, doch die Seele eines Dogs. Und wenn sie im Tankkopf mit sexy Backkopf, da erinnert die Independence ein bisschen okay. More so damn. Die kleinste Gang, die ist dabei, bang, bang. Und weil ich bei ihr nicht crow, bin ich sie Fan. Sie wertet mich auch. Und wenn du's noch nicht weißt, bitte merk dir genau. Hinter jedem Gewinner steht immer eine stärkere Frau. Mit mehr Herz, mehr Bars. So gewährt der Applaus bei den Shows nur ihr. Ich lieg wach bis um 4 und ich denk an die Nacht am Klavier. Ich vermiss das Wir. Und auch wenn ich es probier, werde ich mich in irgendwelchen anderen Frauen nie wieder so verlieren wie in ihr. Du hast den einander. Sabine Liebeck. I've been dreaming about the West Coast. Found some places that I don't know. Give me the sun for just a year. I'll kiss the sky and disappear. I've been staring up at the grayest skies. Trying to find myself some luck, but it's running dry. It's like the weather makes it worse than my time. If you're trying to find yourself, better get in line. I'm counting up my money and spending to get it right. Got the future in my pocket, I'm spending it all tonight. Like a prophet with the vision, I finally see the light. Man, you know myself a new glow. I need the sun for just a year. I'll kiss the sky and disappear. I've been dreaming about the West Coast. We'll be right back. Sure, I got me a therapist to tell me there's other men. I don't want none, I just want you. If I can't have you, no one should have me. Evidence. I try to ration with you, no murder's a crime of passion, but damn, you was out of reach. You was at the farmer's market with your perfect peach. Now I'm in the basement, planning on my patient. Now you laying face down, got me saying